sagen ein Dankeschön dem lieben Gott, sagen Dankeschön für seine Treu, seine Gnade sehen wir jeden Tag aufs Neu. Danke sagen wir dafür. An jedem Tag war uns der treue Herr so nah, in frohen und in schwierigen Stunden hielt er uns an seiner starken Hand. Wir sagen ein Dankeschön dem lieben Gott, sagen Dankeschön für seine Treu, seine Gnade sehen wir jeden Tag aufs Neu. Danke sagen wir dafür. Er sorgt für uns an jedem Morgen, er ist bei uns zu jeder Zeit. In seinen Händen sind wir geborgen, niemals lässt uns